Servus und herzlich willkommen zur Folge 4 von Gabelbissen, dem Podcast von Twiesers Kulinarium Blog. In der letzten Folge haben wir gemeinsam des Kaisers liebste Suppe gekocht. Und wir erinnern uns, irgendwie ist uns nur noch ein Stück Rindfleisch übrig geblieben. Was könnte man mit dem machen? Ich würde vorschlagen, machen wir wieder raus des Kaisers liebste Speise. Was das ist? Das gesiedete Rindfleisch oder vielleicht besser bekannt als der Tafelspitz. Bevor ich jedoch mit einer kleinen Rindfleischkunde, den Tipps und Tricks und den eigentlichen Beilagen zu diesem Gericht anfange, möchte ich noch meinen Dank an zwei wirklich sehr, sehr nette Podcast-Kollegen richten. Die beiden haben mir im Vorfeld immer wieder Tipps und Tricks gegeben, mich ein bisschen technisch beraten, Probe gehört, Verbesserungsvorschläge gegeben etc. etc. Kurz gesagt, sie haben einfach sehr, sehr viel geholfen und immer wieder die notwendige Motivation zugesprochen, sodass ich das Projekt dann wirklich gestartet habe. In diesem Sinne, lieber Sven und lieber Kai, vielen lieben Dank für eure Unterstützung und euren Rat. Ich denke, ohne euch würde ich noch immer am Konzept schrauben und herumdüfteln, was ich denn eigentlich bei meinem Podcast so machen könnte. Also nochmal vielen lieben Dank. Vielleicht noch ein paar kurze Worte über die beiden. Beide sind, wie bereits erwähnt, Podcaster. Sven betreibt den Kulinarikast und Kai den Hobbykoch-Podcast. Beides sind wirklich sehr, sehr interessante Formate und Podcasts, die ich wirklich nur jedem von euch empfehlen kann. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes bzw. im Beitrag bei mir im Blog. Aber gut, ich würde sagen, wir legen mit des Kaisers liebster Speise einmal los. Bevor wir ein gesiedetes Rindfleisch machen, müssen wir uns einmal entscheiden, welche Art vom Rindfleisch nehmen wir denn. Der Rindfleischschnitt bietet eine Vielzahl an verschiedenen Fleischstücken, doch nicht jedes ist wirklich dazu geeignet, dass man es siedet. Meinen Lungebraten, wie wir alle wissen, ist ein wunderbares Stück vom Rind, nur meiner Meinung nach alles andere als dazu geeignet, ihn zu sieden. Den kann man schön in der Pfanne braten, ein bisschen grillen, was auch immer, aber sieden würde ich ihm persönlich nicht. Nur was nimmt man dann? Als erstes fällt einem sicherlich der Tafelspitz ein. Tafelspitz ist das bekannteste gesiedete Rindfleisch aus Wien und auch das am einfachsten zu erkennende, denn der Tafelspitz zeichnet sich auf der einen Seite durch besonders schön feines Fleisch aus und auf der anderen Seite besitzt er an der Oberseite einen gewissen Fettrand. Den kann man mitessen oder nicht, das ist dann jedem selbst überlassen, aber eben dieser Fettrand zeigt uns, dass es ein Tafelspitz ist. Und wo kommt der jetzt genau her? Den Tafelspitz entnimmt der Fleischer am hinteren oberen Teil des Rindes. Ich muss dazu sagen, Österreich hat einen anderen Rinderfleischschnitt, als er in Deutschland üblich wäre. Ein weiteres beliebtes Stück Fleisch für das gesiedete Rind wäre das magere Maisel. Dieses Stück Fleisch stammt von der Schulter des Rinds, zeichnet sich dadurch aus, dass es eher leicht ist und wenig Fett besitzt, aber den Nachteil hat, wenn man es zu lange gart, einfach viel zu trocken wird. Geschmacklich muss ich sagen, ist es ein wunderbares Fleisch, wenn man es nicht so fett mag. Meines Erachtens der Tipp schlechthin. Ein sehr, sehr beliebter Klassiker bei den Rindfleischarten wäre auch das Schulterscherzel. Die stammt, wie der Name vermuten lässt, aus dem Bereich der Schulter des Rinds und ist ganz leicht zu erkennen, da ein sehr typischer Sehnenstreifen quer durch das Fleisch verläuft. Das Fleisch ist leicht marmoriert, besonders saftig und wunderbar aromatisch. Also ich persönlich habe sehr, sehr gerne gekochtes Schulterscherzel. Tolles Fleischstück. Die Sehne darf einem halt nicht stören, aber die kann man ja beim Verzehr wegschneiden. Der eigentliche Klassiker beim gesiedeten Rindfleisch wäre ja das Beinfleisch. Früher war das Beinfleisch das eigentliche teurere Stück und auch das bei weitem beliebteste. Warum? Weil es ist doch sehr stark von Fett durchzogen, wunderbar aromatisch und auch sehr saftig, da es aufgrund des Fetts nicht so leicht austrocknen kann. Aber da man heutzutage nicht mehr so gerne durchzogenes Fleisch hat, ist der Tafelspitz einfach immer beliebter geworden. Ja, und wo findet man dieses Stück? Der Name würde einen vermuten lassen, direkt vom Bein. Nein, dem ist aber ehrlich gesagt weit gefehlt, denn das Beinfleisch stammt eigentlich von den Rippen. Warum man genau Beinfleisch sagt, kann ich jetzt leider nicht sagen, aber ja, ist halt so. Ein Stück Fleisch möchte ich euch noch vorstellen. Das wäre der sogenannte Hüferlspitz oder auch Bürgermeisterstück genannt. Dies ist die wahrscheinlich beste Alternative zum Tafelspitz, da es auf der einen Seite eher fettarm ist und das Fleisch schön zart. Es stammt circa aus der gleichen Region wie auch der Tafelspitz. Nur damit man es halt so ungefähr einordnen kann. Und es gäbe noch unzählige andere Arten des Rindfleisch, die man sieden könnte, aber auf die möchte ich ehrlich gesagt noch nicht mehr eingehen. Mit meiner kleinen, aber feinen Auswahl hat man vermutlich die wichtigsten Stücke des Rinds kennengelernt und hat schon eine gute Basis für ein wunderbares gesiedertes Rindfleisch. In der letzten Folge habe ich euch erklärt, dass ihr das Stück Fleisch kurz vor Vollendung der Suppe herausnehmen sollt. Das hat einen speziellen Grund, nämlich wenn das Fleisch ein wenig rasten kann, kleiner Tipp noch am Rande, wickelt es am besten in Aluminiumfolie ein, kann man es im Anschluss um einiges besser schneiden. Würde man das Fleisch ganz frisch aus der Suppe nehmen und sofort schneiden, hätte man teilweise das Problem, zumindest mir ist es immer so ergangen, wenn ich so gemacht habe, dass das Fleisch zerfällt. Und das sieht ja nicht gerade sehr schön aus, wenn man ein paar Fleischbrocken am Teller hat. Viel schöner ist es doch, wenn man eine wirklich schön geschnittene Scheibe am Teller liegen hat. Und wenn man das macht, kann in der Regel nicht mehr viel schief gehen. Wenn ihr das Fleisch bereits am Vortag gekocht habt, was man ja machen kann, spricht ja nichts dagegen, dann gebt das Stück ca. 20 Minuten bevor ihr es essen wollt in warme, nur in warme, nicht in kochende Suppe. Auch dann kriegt es erstens einen wohligen Geschmack, also wird wieder ein bisschen intensiver und lässt sich auch wirklich wunderbar schneiden. Und es kann auch mal vorkommen, dass man ein bisschen zu viel Rindfleisch gekocht hat und das möchte man dann ein paar Tage später oder irgendwann mal später, sagen wir so, essen. Wenn ihr das habt, schneidet es in Scheiben, gebt es in einzelne Gefrierbeutel und dazu noch ein paar Löffel Suppe. Das hat nämlich den Vorteil, dass das Fleisch beim Auftauen bei Weitem aromatischer ist, als wenn ihr es ohne Suppe einfrieren würdet. Ja, und wenn man es nicht einfrieren möchte, sondern vielleicht gleich am nächsten Tag weiterverarbeiten, würden sich meiner Meinung nach zwei Gerichte anbieten. Auf der einen Seite hätten wir ein wunderbares traditionelles Wiener Gericht, das Backfleisch. Beim Backfleisch nimmt man einfach seine Rindfleischscheiben, streicht sie mit Senf ein und Crème, also Meerrettich. Im Anschluss werden diese quasi eingestrichenen Rindfleischscheiben paniert mit Mehl, Eier und Semmelbrösel, sprich Paniermehl, und zu guter Letzt in Fett herausgebacken. Dazu würde ich zum Beispiel einen schönen Kartoffelsalat oder Mayonnaise-Salat empfehlen. Oder was natürlich noch wunderbar geht, ein Rindfleischsalat. Den kann man jetzt in unzähligen Varianten machen. Man kann ihn machen wie einen normalen Wurstsalat, man kann ihn mit Mayonnaise machen, man kann ihn auf thailändische Art machen mit asiatischen Soßen. Da gibt es so viele Arten. Auf das möchte ich heute besser nicht eingehen, denn wir haben ja noch genügend Beilagen für uns. Da ich ja gerade das Thema Beilagen angeschnitten habe. Das gesiedete Rindfleisch ist für mich irgendwie ein ganz spezielles Gericht. Denn wenn wir mal so recht überlegen, für die meisten Gerichte, die wir kennen, gibt es so traditionelle Beilagen. Wenn wir zum Beispiel von einer Sauce Bolognese reden, an was denken wir da als erstes? An Spaghetti vermutlich. Oder bei einem Schweinebraten, was denken wir da? Knödel, sei es Kartoffel oder Semmel. Bei einem Wiener Schnitzel an einen Kartoffelsalat oder Vogelsalat. Also ihr seht, es gibt immer wieder so klassische Beilagen zu einem Gericht. Und die gibt's beim gesiedeten Rindfleisch auch. Nur die Anzahl hier ist wahrlich riesengroß. Und irgendwie, wenn man von klassischen Beilagen spricht, sind die Gastronomen immer anderer Meinung. Der eine meint, das ist klassisch, der andere meint, das ist klassisch. Allein das zeigt, die Auswahl ist wirklich gigantisch, die man hier dazu machen kann. Ich habe euch für die heutige Folge meine liebsten Beilagen herausgesucht und möchte euch die nun vorstellen. Beginnen wir mit einer eher einfachen, aber meines Erachtens total guten Beilage, dem Semmelkrenn. Für den Semmelkrenn benötigen wir 3 Semmeln, 125 ml Rindsuppe, 4 Esslöffel Crème oder Meerrettich und 30 Gramm Butter. Zunächst müssen wir unsere Semmeln in kleine Stücke schneiden und im Anschluss mit der Suppe kochen, bis eine glatte Masse entsteht. Das erreicht man am ersten, wenn man das Ganze beim Kochen immer schön verrührt und verrührt. Im Anschluss nehmen wir die Butter und den Crème und rühren das Ganze unter. Zu guter Letzt wird unser Gericht noch gesalzen und gepfeffert. Wenn euch das Ganze zu scharf ist, dann gebt noch etwas Milch hinzu und lässt diese mitkochen, denn das lindert ein bisschen die Schärfe des Crème, also Meerrettich. Was auch noch ein guter Tipp von mir ist, Man kann das ganze Gericht auch ohne den Meerrettich kochen und diesen dann frisch gerieben hinzustellen. Somit hat jeder die Möglichkeit, seine gewünschte Menge an Creme hineinzugeben. Denn der eine mag den Semmelcreme vielleicht ganz scharf, der andere eher nicht so scharf, ja, jeder wie er will. Also diese Methode ist meiner Meinung nach quasi am unter Anführungszeichen sichersten. Da wir gerade beim Creme sind, es gäbe auch noch als Beilage den Apfelcreme. Dafür benötigen wir 4 Äpfel, etwas Orangensaft, ein wenig Wasser, Zucker, Salz und natürlich Creme. Wir müssen zunächst unsere Äpfel schälen, danach aufschneiden und entkernen. Danach geben wir sie in sehr wenig Wasser und dünsten sie, bis sie relativ weich sind. Danach pürieren wir sie und schmecken sie mit dem Orangensaft, dem Zucker, Salz und Creme ab. Auch hier kann man wieder wie beim Semmelcreme ein bisschen wenig hineingeben und anschließend den Gästen frisch geriebenen hinzustellen, damit die sich den eben selbst nachschärfen können, wenn sie es möchten. Jetzt haben wir schon 2 Beilagen und ihr seht, die sind eigentlich relativ einfach zuzubereiten. Die nächste ist auch nicht sonderlich schwer. Und zwar das eine, die ich persönlich sehr, sehr gern habe, nämlich der Erdäpfelschmarren. Dafür benötigen wir 1 Kilogramm Kartoffel, eine Zwiebel, getrockneten Majoran, Salz, Pfeffer, Margarine oder wer will auch Schmalz und Semmelbrösel bzw. Paniermehl. Zunächst werden die Kartoffeln mit Schale gekocht und im Anschluss, wie könnte man auch anders vermuten, werden sie geschält. In der Zwischenzeit kann man die Margarine bzw. das Schmalz in der Pfanne erhitzen, den Zwiebel schön kleinwürfelig schneiden und darin etwas anschwitzen. Die fertig geschälten und gegarten Kartoffeln werden in Scheiben geschnitten. Diese kann man, wenn man möchte, nochmals halbieren. Und im Anschluss kommen sie zum Fett hinzu und das Ganze wird schön mitgeröstet. Während des Röstens kann man sie gleich einmal Salz, Pfeffer und ordentlich Majoran würzen. Ist kein Problem, wenn man ein bisschen zu viel Majoran erwischt. Das stört meines Erachtens überhaupt nicht. Nun ist es an der Zeit, unseren Backofen auf ca. 180 Grad Ober-Unterhitze vorzuheizen. Im Anschluss nehmen wir ein paar kleine Auflaufförmchen. Für 1 Kilo Kartoffel würde ich sagen, sollten 5 bis 6 Stück reichen. Es kommt natürlich ganz darauf an, wie groß eure Förmchen sind. Diese werden gebuttert und anschließend kommen noch ein paar Brösel hinein. Zu guter Letzt noch unsere Kartoffelmischung. Diese teilen wir einfach schön auf und wer möchte, kann nochmal kräftig mit Majoran nachwürzen. Dann geben wir noch ein paar Flocken von der Margarine oben drauf und stellen das Ganze ins Backrohr. Und dort bleibt es circa 20 bis 25 Minuten. Das erkennt man eigentlich relativ schön. Wenn sich oben dann so eine leicht braune Kruste bildet, ist das Gericht schön durchgebacken. Und danach wird das Ganze typischerweise auf den Teller gestürzt. Sieht optisch auch relativ nett aus, finde ich. Kommen wir zum nächsten, der Schnittlauchsoße. Dies ist von den Zutaten vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber in der Zubereitung überhaupt nicht schwer. Wir benötigen 100 Gramm Weißbrot, 100 Milliliter Milch, 2 rohe Dotter, 2 gekochte Dotter, etwas Senf, Zitronensaft, Zucker, Salz, Pfeffer, 250 Milliliter Sonnenblumenöl und natürlich Schnittlauch. Hier würde ich von der Menge her circa einen Bund empfehlen. Also sprich das, was man im Supermarkt aus einem Bund Schnittlauch bekommt. Im ersten Schritt entrinden wir unser Brot und im Anschluss geben wir die Milch hinzu. Danach folgen die 4 Dotter. Und nun nehmen wir den Pürierstab und pürieren das Ganze. Wenn wir eine relativ schöne Masse erreicht haben, nehmen wir den Senf, etwas Zitronensaft, Zucker, Salz und Pfeffer und würzen das Ganze. Im Anschluss nehmen wir erneut unseren Pürierstab und fangen wieder an, die Masse schön durchzumischen. Während wir das tun, lassen wir auch gleichzeitig das Öl einfließen. Wir mischen so lange, bis unser Öl gänzlich in der Masse ist und danach schmecken wir es erneut ab. Ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte ich jetzt was vergessen. Ach ja, der Schnittlauch. Den schneiden wir in kleine Röllchen und heben ihn unter. Und das war's. Das Ganze wird dann kühl gestellt und wie kurz, bevor wir das Rindfleisch servieren, aus dem Kühlschrank geholt. Eine vielleicht nicht so bekannte Beilage, aber eine, die ich persönlich auch sehr, sehr gern mag, wären Rahmgurken. Dafür benötigen wir, hier würde ich euch aber keine Feldgurke empfehlen, sondern eine Salat- bzw. Schlangengurke. Denn die eignet sich meines Erachtens viel, viel besser. Was benötigen wir noch? Eine klein gewürfelte Zwiebel, etwas Mehl, so circa 100 ml Suppe, 200 ml Sauerrahm, Salz, Pfeffer, Dille, Essig oder Zitronensaft und Margarine. Den klein gewürfelten Zwiebel lassen wir zunächst in etwas Fett anschwitzen. Danach stauben wir ihn mit Mehl und gießen etwas Suppe hinzu. Und das Ganze lassen wir zu einer schönen Soße verkochen. Wenn es ein bisschen zu stark reduziert, kann man immer wieder ein bisschen Suppe nachkochen. Das ist überhaupt kein Problem. Während das Ganze so schön vor sich hin köchelt, können wir uns der Gurke widmen. Diese wird zunächst gewaschen und danach geschält. Im Anschluss halbieren wir sie und beginnen die Kerne zu entfernen. Und zu guter Letzt, weil wir wollen nicht das ganze Stück kochen, schneiden wir sie noch in schöne dicke Scheiben. Diese Scheiben geben wir im Anschluss in die Soße und lassen sie schön weich kochen. Danach widmen wir uns dem Sauerrahm. Da fügen wir Salz hinzu, Pfeffer und Dille. Und noch ein kleiner Tipp von mir, gebt auch etwas Mehl hinzu. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man Sauerrahm einfach so in eine Sauce gibt, kann es passieren, dass der ausflockt. Und das wollen wir ja ehrlich gesagt nicht haben, oder? Und diese Sauerrahmmischung geben wir zu guter Letzt in die Soße hinzu, rühren das Ganze einmal kräftig durch und schmecken es mit dem Essig oder Zitronensaft ab. Und das war's. Nein, natürlich nicht mit der Folge. Es gibt da noch ein paar weitere Beilagen, die ich euch gerne vorstellen möchte. Wie zum Beispiel das Kohlrabi-Gemüse. Das mag ich persönlich auch sehr gern, denn ich bin ein bekennender Kohlrabi-Fan. Ja, was benötigen wir dazu? Wir benötigen 2 bis 3 Kohlrabi, eine klein gewürfelte Zwiebel, Margarine, Suppe, Mehl, Zucker, Salz und wer möchte, Dille. Für richtig gehört eigentlich keine Dille in das Rezept. Aber ich finde, dieses Kraut schmeckt wunderbar in Kombination mit Kohlrabi, von daher gebe ich es immer wieder gerne rein. Aber kommen wir mal zur Zubereitung. Beginnen wir mit dem Schälen. Und hier sollte man wirklich sehr, sehr gründlich vorgehen. Denn in der Schale und vor allem beim Strunk hat die Kohlrabi doch eher holzige Fasern. Die werden beim Kochen nicht weich und es ist alles andere als angenehm, wenn man diese Fasern mit isst. Da muss ich leider aus eigener Erfahrung sprechen. Am Anfang ist mir das immer wieder passiert. Sind die Kohlrabi geschält, schneiden wir sie in kleine Würfeln. Danach können wir die Zwiebel in etwas Margarine andünsten und die Kohlrabi mit einem Esslöffel Zucker hinzufügen. Das Ganze rühren wir schön um und lassen es ein bisschen mit anrösten. Sollte natürlich keine Farbe annehmen, das wäre nicht sehr gut. Nun löschen wir das Ganze mit etwas Suppe ab und lassen das Gemüse weich kochen. Wenn es schön weich gekocht ist, geben wir etwas Mehl hinzu, um das Ganze zu binden. Hat man zu viel erwischt, kein Problem, einfach ein bisschen Suppe hinzugeben und das Ganze verflüssigt sich wieder etwas. Und zu guter Letzt schmecken wir unser Kohlrabi-Gemüse mit Salz und Zucker und wenn ihr wollt, mit Dille ab. Dille ist wieder mal ein gutes Stichwort, denn eine weitere Beilage wären die Dillfisolen. Dafür benötigen wir 1 Kilogramm grüne Fisolen. In Deutschland, glaube ich, ist es bekannt als grüne Bohnen. Weiters benötigen wir eine klein gewürfelte Zwiebel, 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Margarine oder Butter, ca. 200 ml Sauerrahm, Essig oder Zitronensaft, Dille, Salz und Pfeffer. Die Fisolen werden zunächst von uns gewaschen und danach quasi in so mundgerechte Stücke geschnitten. Also sie sollten nicht ganz sein, sondern sagen wir mal 3 cm lange Stücke. Diese Fisolenstücke werden in Salzwasser schön weich gekocht. Während die Fisolen kochen, schmelzen wir etwas Margarine in der Pfanne und schwitzen die Zwiebel darin an. Danach stauben wir das Ganze mit Mehl und gießen es mit Suppe auf und lassen es etwas einkochen. Nun können wir die fertige Gartenfisolen hinzugeben und ein bisschen mitköcheln lassen. Aber wirklich nicht mehr viel, weil die sind ja im Endeffekt eh schon weich. Danach geben wir das restliche Mehl zu unserem Rahm und rühren das schön durch. Und diese Mischung kommt zu den Fisolen. Das kann man ruhig jetzt wieder ein bisschen aufkochen lassen, kein Problem. Zu guter Letzt geben wir noch die Dille hinzu. Je nachdem, wie viel ihr haben wollt, das könnt ihr entscheiden. Und schmecken es mit Salz, Pfeffer, Essig oder Zitronensaft ab. Und eine Beilage hätte ich noch für euch. Eine klassische Paradeiser-Soße. Man, hier gibt es wie bei vielen Rezepten wieder zig Varianten. Doch die, die ich euch jetzt vorstellen möchte, ist meiner Meinung nach einfach die intensivste und aromatischste. Vielleicht noch kurz zur Erklärung, Paradeiser ist die österreichische Bezeichnung für Tomaten. Und was benötigen wir? Ein halbes Kilogramm Paradeiser, etwas Wasser, Zucker und Salz. Also ihr seht, ganz, ganz wenige Zutaten. Zunächst häuten wir unsere Paradeiser. Danach werden sie geviertelt und entkernt. Und zu guter Letzt entfernen wir natürlich den Strunk. Den entfernen wir deshalb, da er Solanin enthält. Und das ist alles andere als gesund, denn Solanin ist giftig. Das kann zu Magenschmerzen führen, Kopfweh, Übelkeit und noch so einigen anderen Sachen. Also bei Paradeisern immer den Strunk entfernen. Unsere Vierteln dünsten wir nun in ganz wenig Wasser. Und anschließend pürieren wir sie mit dem Pürierstab. Nun müssen wir das Ganze nur noch mit Salz und Zucker abschmecken und einkochen lassen. Und im Anschluss erhalten wir eine total aromatische Paradeisersauce. Ich persönlich mag diese Variante am liebsten, weil sie einfach am intensivsten schmeckt. Wie bereits eingangs erwähnt, gäbe es ja noch viele etliche Beilagen, die man zum gesiederten Rindfleisch machen könnte. Wie auch schon bei der Rindsuppe würde das einfach den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber ich möchte euch noch gern ein paar mit auf den Weg geben. Zwar ohne Rezept, aber vom Namen her. Da gäbe es zum Beispiel einen Rahmspinat oder Paradeisfisolen oder einfach Rösterdäpfel oder eine Senfsauce oder einen Mandelkren oder auch eine Krensauce, eine Dillsauce. Und noch vieles, vieles mehr. Also ihr seht, die Liste der Beilagen ist wirklich sehr, sehr, sehr lang. Nun sind wir auch schon wieder mal am Ende der Sendung angelangt und ich bedanke mich wieder einmal herzlichst fürs Zuhören und wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bei Fragen, konstruktiver Kritik, Lob oder vielleicht auch Beschwerden, ich hoffe ja nicht, könnt ihr euch gerne bei mir bei Twitter melden, @tweezer.at, im Blog einen Kommentar bei der Sendung Nummer 4 hinterlassen unter tweezer.at oder auch auf der Facebook-Fanpage unter Tweezers Kulinarium Blog. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann, Servus!